regulation. Menschliche Regeln. You know, denomination, rules and regulation, not Christ. Religion, aber nicht Christus. Amen. Sometimes we go to Christ any longer. Einige gehen noch nicht mal zu Christus. Amen. My church. They not quote their church and not Christ. Sie zitieren. Amen. We don't ihre do that in my church. Gemeinde, it's not aber nicht Christus. So it's what Christ said you should do. Es geht nicht um das, was man in deiner Gemeinde macht, sondern das, was Christus sagt. Amen. It's not what they do, you know, for they quote their church and not quote Christ. Sie zitieren ihre Gemeinde, aber nicht Christus, aber nicht die Wahrheit. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. We wrestle not against flesh and blood, but wir against principalities. Kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten. Verse 12. It says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. God did not call them powerless. Gott hat sie nicht kraftlos genannt. He said they are powerful. Sie sind kraftvoll. Before man they are powerful. It is only before Christ that they are powerless. Nur vor Christus sind sie kraftlos. Is somebody getting? Before religion they are powerful. Für Religion sind sie kraftvoll. Praise the Lord. Halleluja. The fight is against the angels of Satan. Der Kampf ist gegen die Engel des Teufels. That he sent to control the nation. Die er geschickt hat, um die Nation zu kontrollieren. We wrestle against their lies today. Wir kämpfen gegen ihre Lügen heute. Praise the Lord. Halleluja. We go into their lives later. Amen. The true God is God. Der wahrhaftige Gott ist Gott. The true God is the only God. Der wahrhaftige Gott ist der einzige Gott. You know, Jesus talked about, you know, John 17, verse 3. Johannes 17, Vers 3. He said, to know him, the only true God. Wir sollen ihn erkennen, den einzig wahrhaftigen Gott. He said the true, the only true God. John 17, Vers 3. If you go there. Johannes 17, Vers 3. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The only true God. Because there are that there are a lot of fake gods. Es gibt viele falsche Götter. Fake. Falsche Götter. Praise the Lord. Halleluja. And this is life eternal. That they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Amen. Amen. You know, God is God. God is God. He is not a Muslim. Es kein Muslim. He's not a Christian. Es kein Christ. He's God. Es God. He is not Buddha. He is not any Buddha. Religion. He is religion. God. God. You know, people, you know, churches think that God is a Christian. Gemeinden denken, dass Gott ein Christ ist. He is not a Christian. Er ist kein Christ. He doesn't have any religion. Er hat keine Religion. He is not a religious man. Er ist kein religiöser Mensch. Oh my God. He does not have any religion. Er hat keine Religion. Principalities love religion. Gewalten und Herrschaften, sie lieben Religion. He want people to fill that space with religion. Sie wollen, dass Leute diese Lücke mit Religion füllen und nicht mit Christus. Principalities love religion so much. Gewalten lieben Religion so sehr. And he is doing a lot. You know, he is achieving a lot of things through religion. Und sie erreichen viel durch Religion. Amen. Amen. For churches to fight church, a church to be against the church is religion. Das Gemeinde, eine Gemeinde gegen eine andere Gemeinde, amen, ist Religion. Jesus said, "A kingdom divided against itself cannot stand." Jesus sagt, dass ein Königreich, was in sich selbst geteilt ist, kann nicht bestehen. Christ did not give us any religion. Christus hat uns keine Religion gegeben. He did not call us Christians. Er hat uns auch nicht Christen genannt. Amen. Amen. Daddy. You know, I was speaking to somebody, said, but Christ is coming from Christians. I said that the name, as they resemble, you know, that they are similar, sissy, does not mean one is coming from one. Nur weil es sich ähnlich anhört oder weil ein Teil von Christus in diesem Christentum, Begriff Christentum oder Christ sein steht, heißt es, dass es von Christus kommt. Look at salvation and Satan. They are similar. That does not mean salvation is coming from Satan. Diese beiden Worte, zwei Worte können sich ähnlich anhören, aber es heißt nicht, dass sie voneinander abstammen oder dass sie, oder selbst ein Wort kann in einem anderen drin sein. Es heißt trotzdem nicht, dass es voneinander abstammt. Christ hates religion. Christus hasst Religion. You don't need to look far to know that he hates religion. Dafür musst du nicht weit schauen. You look at how he dealt with the Jews. Wenn wir uns anschauen, wie er mit den Juden umgegangen ist. Who he called your father. Wen er ihr Vater genannt hat. Das hilft dir zu zeigen, dass er Religion gehasst hat. Euer Vater, der Teufel, hat er gesagt zu ihnen. Praise the Lord. Halleluja. Even help us to know that the religious people, their father is the devil. Er hilft uns sogar zu erkennen, dass die religiösen Leute den Teufel zum Vater haben. And through religion, you know, principalities are leading people to hell. Und durch diese Herrschaft und Gewalten führen sie viele Leute in die Hölle. Amen. They are leading people to hell. Sie führen viele Leute in die Hölle. Than any other way, through religion. Und das ist der größte Weg in die Hölle. Amen. Principalities, they are using going through religion to lead people to hell than any other way. Because he knows that people are hungry. Of something. Denn er weiß, oder sie wissen, dass, dass Menschen hungrig sind nach etwas. And you want to fill them with something. Und, don't go to Christ, but religion. Once you come to religion, you have Christ. Und sie wollen sie mit etwas füllen. It's lies. Somebody getting it. You know, Jesus was the religious people. Jesus hat die religiösen Menschen ermahnt. Religion is opposite Christ. Religion ist das Gegenteil von Christus. He warned them. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew, let me see. It's not Matthew 23. Matthew 23. The scribes and the Pharisees, they were the religious people then. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das waren die religiösen Menschen damals. They are still here today. Und selbst gibt es sie immer noch. Amen. Heute. You know, the Bible, when the Bible talked about Egypt, it's not talking about the country. Geht es nicht um ein Land? You know that. It's not talking about a country. Geht es nicht um ein Land? Amen. He said, don't go to Egypt for help. Steht, wir sollen nicht nach Ägypten gehen, um nach Hilfe zu suchen. Amen. He said, go unto those that go to Egypt for help. Wehe denen, die nach Ägypten gehen, um nach Hilfe zu suchen. Es geht nicht um Ägypten als ein Land. Amen. Amen. Just like, you know, 1 Corinthians 6. So wie in 1. Korinther 6 steht. Amen. That, you know, Paul said, he said, if you have problem, why should you go to unbelievers instead of God's children? And you know that your God's children are your friend. Now, not them. They know things about you more than them. You know, those outside, the Egyptians know things about you. More than God's children. Die Ägypter wissen mehr über dich als Kinder Gottes. Religious people mean pagans. Die religiösen Leute meinen, es heißt Heiden. Pagans, they are religious people. Heiden sind religiöse Menschen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. From verse 1, it said, then spake Jesus to the multitude and to his disciples, saying, the scribe and the Pharisees sit in Moses' seat. Can you see how close it is? Seht ihr, wie nah das ist? Moses' seat. Der Sitz von Mose. That is so close does not mean it's Christ. Aber nur weil es so nah ist, heißt nicht, dass es Christus ist. You know, Abraham, that he gave birth to Isaac does not mean Isaac will make heaven. Dass Abraham Isaak das Leben geschenkt hat, garantiert nicht Isaaks Errettung. You know, the Bible talks about woe unto those that are sucking, that you know, that are feeding their babies with breast on that day, the end. Die Bibel spricht darüber, dass weh den Leuten, die ihre Kinder stillen, am jüngsten Gericht. You know why? So. You know, man love the physical. Weil Menschen das Physische lieben, sie lieben Babys. You know, once it comes to Christ, Christ and not babies. Aber wenn es um Christus geht, geht es um Christus und nicht um Babys. You know, it's Christ and not babies. Es ist Christus und nicht he Babys. He said, "What unto those? Because these people, they will, you know, they get." Because the love of baby will take them away even from Christ. Weil die Liebe zu ihren Babys sie in die Hölle führen wird. Amen. Amen. The love of this world. Die Liebe dieser Welt. The love of, you know, the good of this world. Das Gute dieser Welt. How I love my baby. How I love my children. Meine Kinderliebe. Wie sehr ich meine Liebe nicht liebe. Aber es sollte darum gehen, wie sehr du Christus liebst. Praise the Lord. Halleluja. You better allow it to be Christ. Wir müssen zulassen, dass es um Christus geht. Verse 2. Say, the scribe and the Pharisees sit in Moses' seat. All, therefore, whatsoever they bid you observe, that observe and do. But do not ye after their works, for they say and not do, and do not. Praise the Lord. Hallelujah. They say, come to God. Die sagen, komm zu but Gott. But they never go to God. Aber sie selbst gehen nicht they zu Gott. They never believe Christ. Sie glauben nicht an Christus. They not accept Christ. Sie haben ihn nicht akzeptiert. They hate him. Sie hassen they ihn. They killed him. Sie haben ihn getötet. Somebody getting it. But then we tell you, come to God. Also sie sagen, komm zu or Gott. Go to God. Oder geht zu Gott. Is somebody getting it. They say, but they never do. Sie sagen es, aber sie tun es nicht. They will tell you go to God. Sie sagen, geht zu but Gott. But they themselves are there for God. Aber sind sie selber für Gott? Against Christ. Sie sind gegen Christus. They against the true God. Und gegen den wahrhaftigen Gott. Amen. Amen. Verse 4. 4. For they bind heavy bodies and grievous to be borne and lay them on men's shoulder. But they themselves will not move them with one of their fingers. Praise the Lord. Hallelujah. They say, but they never do. Sie sagen es, aber tun es nicht. Praise the Lord. Hallelujah. They will say, go to God, but they will never submit to God. Sie sagen, geht zu Gott, aber sie selbst ergeben sich Gott nicht. They obey the rules. Sie sagen, gehorche den you Regeln. Know, they will put 10 commandments on your neck. What they cannot obey, they will say you obey it. Sie tun dir die 10 Gebote an den Nacken und sagen, befolge diese Gebote, aber sie können sie selber noch nicht mal befolgen. They will judge you by their commandment. Sie richten dich über nach ihren Geboten. But what about them? Was ist mit ihnen? Sie es achten ihre Gebote. Because then no one can obey. Und niemand kann das Gebot you halten. Violate one, you violate wenn du eins missachtest, hast du alle missachtet. Amen. Mm-hmm. Is somebody getting it? That's fine. But all their works they do for to be seen of men. Don't allow it to be about men. But lass about Christ. Zu, dass es um Menschen geht, sondern um Christus. Amen. Amen. Don't allow it to be about people. Dass es um Menschen geht. About any child, any woman. Mm. Anything at all. Mm. Let it be about Christ. Lass zu, dass es um Christus geht. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let me continue. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 5. For all their works they do for to be seen of men, they make broad their fatalities and enlarge the borders of their garments. along the uppermost rooms of at feast, and the chief seats in the synagogue. They have their seat. Sie haben ihre Sitze. Amen. Daddy. And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi. You know, they are still in Israel. If you go to Israel as a country, they are full, they are everywhere there. Nach Israel gehst, dann siehst du diese Leute dort. No, when they just go, I see this wall that is their God. Do you? Und sie beten diese Wand an, diese Mauer an. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But be not ye called Rabbi, for one is your father, even Christ. One is your master, even Christ. And all ye are brethren. Christ is your master. Christus ist dein Meister. All ye are brethren. And call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. You know, fathers will not love this place. Peter wollen sich, würde diese Stelle nicht gefallen. Amen. Yeah. You better allow them to see Christ as their father. Lass lieber zu, dass sie Christus als ihren Vater nennen. Put yourself und ihren Vater sehen. Out of the way. Und du sollst dich auf den Weg legen. Let your wife see Christ as the head of the family. Lass du, dass deine Frau Christus als den Kopf deiner Familie sieht und nicht dich selbst. Amen. Amen. Because anything based on you is good. Weil alles, was auf dich basiert, auf dir basiert, da ist der Teufel am Werk. If you do not allow it to be Christ, wenn wir nicht zulassen, dass es Christus ist, let it be made known in the family that Christ is the head. Lass zu, dass es klar ist, dass Christus der Kopf ist und nicht Menschen. Weil Menschen lieben es zu sagen, ja, ohne mich wäre hier der ganze Laden durch und ich bring das Geld rein, ich bring die Ruhe hier rein, ich bring hier die Standhaftigkeit rein. Aber das ist nicht Christus, das ist das Selbst. In John 15, Jesus said, without me, you can't. In Johannes 15 sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Not say without your father. Nicht ohne deinen Vater kannst du nichts tun. Without the husband, oder ohne deinen Ehemann oder ohne deine Ehefrau. Without me, wenn ohne Christus, ohne mich könnt ihr nichts tun. John 15. And the father of the house should know that. Und der Vater if not, Haus you are das digging wissen, your grave, I'm telling you. Better, if you are not of Christ, you are digging your grave. Wenn wir nicht das alles Christus übergeben, graben wir unser eigenes Grab. And Satan is going to steal, kill and destroy. Und der Teufel wird stehlen, töten und zerstören. Es ist eine Frage der Zeit. Er wird dich zerstören. Amen. And he will take you away from heaven. Und er wird dich aus dem Himmel rausnehmen. The you that I've been preaching to people. Und du, der du zu Leuten geprägt hast. I've been preaching to brothers and sisters. Geschwistern geprägt hast. On that day you are not there. Dann bist du selber auf einmal nicht da. Das wird schmerzhaft sein. You that tell people hell is real. Du, der Leute erzählt hast, dass die Hölle echt ist, ist dann selber in der Hölle. Let Christ be Christ. Lass zu, dass Christus Christus ist. Let him be the head of the family. Lass zu, dass er der Kopf der Familie ist. And not you. Und nicht du. Take yourself away from there. Nimm dich selbst da weg. That position is too big Diese for you. Position ist zu groß für dich. Christ said, come unto me, Christus all sagt, kommt her zu mir, all diejenigen, die gesagt haben. He did not say, go to the Father. Ich gehe zum Vater. Go to the Father of the house. Geh zum Vater des Hauses. You know everything that happens, the Father of the house wants to know. Alles, was passiert, der Vater des Hauses will es wissen. You don't let me know, you don't. He said, you have to ask. Is the Holy Spirit involved in this? Stattdessen sollte der Vater im Haus fragen, ist der Heilige Geist involviert? What about me? Und nicht, was ist mit mir? Is somebody getting it? He should be. Are you being directed by Christ? Frage sollte sein, wirst du vom Heiligen Geist gelenkt? You know, we want to play big man. Aber wir wollen uns gerne aufplustern in der Familie. It's so deadly. Aber das ist tödlich. It's only Jesus that defeated Satan. Nur Jesus hat den Teufel besiegt. No father can Kein Vater kann Satan, das, sondern nur Christus hat es getan. You know, because if you put yourself in that place, wenn du dich selbst auf diese Position stellst, Satan fights whoever is there. Wird der Teufel diese Person angreifen. It's only Christ that defeated him. Nur Christus that he can never win. Ihn kann er nicht besiegen. If you are there, he will win you handsome. Wenn du da bist, dann wird er dich besiegen, weil das der like Geist like ist stärker als das Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. You want to know everything. You want alles wissen. Hey, what happened? What did I not tell? What is it now you are telling me? You know, it's as if the wife is in the court of law. Und es ist so, als ob die Frau vor Gericht steht. Or the husband is in court of law. Oder dass der Ehemann vor Gericht steht. Amen. Mm. Because it's all about people. Weil es immer nur um Menschen geht. Let it be about Christ. Lass zu, dass es um Christus geht. Did you invite the Holy Spirit? Hast du den Heiligen Geist eingeladen? Did you speak to Christ? Hast du um Christus gesprochen, bevor du alles gemacht hast? Dann sehen wir, dass die Liebe auch fließt und nicht, dass Hass und Bitterkeit herrscht und dass Angst herrscht. Amen. Somebody is afraid of the other. They cannot Angst talk herrscht. To you. They are not sure of which are going to explode. Und man weiß nicht, ob jemand explodieren wird. Praise the Lord. Halleluja. Amina, help us to read Vers 7. Vers 7. Und die Begrüßungen auf den Märkten, wenn sie von den Leuten Rabi Rabi genannt werden. Praise the Lord. Halleluja. You know, they want to be called Father, Father. Sie wollen Vater, Vater genannt werden. Amen. Amen. Master, Master. Amen. Meister, Meister. Yes, now. And call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Only Christ should be your father. Und Christus sollte dein Vater sein. You make that known to your children. Lass zu, dass deine Kinder das wissen. He said, come unto me. Kommt her zu Go mir. To your father. Geh zu einem Vater. Help your children to know that Christ Lass zu, dass deine Kinder father. Wissen, dass Christus ihr Vater ist. About to help us to read verse 10. Vers 10. Und auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Praise the Lord. Halleluja. He is everything. Er ist alles. Allow him to be everything. Lass zu, dass er alles ist für euch. The Master, you know, the Master, the Lord, he should be Christ. Er ist Christus, unser Meister ist Christus. Amen. Amen. And we that are husband or wife, we are not to stop telling them the truth. Und wir als Frau, Ehemänner oder Ehefrauen sollen nicht müde werden, einander die Wahrheit zu geben. We know they will persecute us. Wir wissen, dass wir dafür verfolgt werden. Amen. We know that they will, you know, they will hate us. Dass man uns dafür hassen They will fight us. Dass man uns bekämpfen wird. They will say, are you for me or against me? Und dass man fragen wird, bist Amen. Du für mich oder gegen mich? Just say you are for Jesus Sag einfach, du bist für Jesus Christus. Learn to choose Christ. Lerne dich für Christus zu entscheiden. Amen. Amen. When things is not, things are not of Christ, just say. Wenn Dinge nicht von Christus sind, dann sag es. Amen. Amen. That is how you lose the Holy Spirit. So, gibst du dem Heiligen Geist Raum, um zu arbeiten. The Holy Spirit should be in charge of the family. Sollte in Kontrolle der Familie sein. And if your wife or husband is not choosing Christ. Und wenn Mann oder Frau, Ehemann oder Ehefrau Christus nicht wählen. Amen. If one is choosing the other side. Wenn einer sich für die andere entscheidet. Und die andere Seite mitmacht, dann kann der Heilige Geist nicht wirken. But if one is on the other side. Aber wenn der andere and the other is choosing Christ. Sich für Christus entscheidet, you andere lose the Holy Spirit to work. Dann löst du den Heiligen Geist, um zu arbeiten in der Familie. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Verse 11. But he that is greatest among you shall be your servant. Howsoever shall exalt himself shall be abased. And he that shall humble himself shall be exalted. Mm. Verse 13. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites. Mm. For you shut up the kingdom of heaven against men. For you neither go in yourself, neither suffer ye them that are entering to go in. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for people to say, they are not like the prayer request my daughter makes today, Susie. Wie das Gebetsanliegen, was meine Tochter gemacht hat. You know, she talks about, you know, she said before this time, when people say about Jesus Christ, She just, she's happy, but now she wants to know the true, if it is the true Christ or the fake. Das war, als Leute über Christus gesprochen haben, dachte sie immer, es ist ein Christus und es ist der wahrhaftige Christ, von dem sie sprechen. Aber als sie jetzt erkannt hat, dass es nicht immer der Fall ist. We talk about church today. Wir heute über Gemeinden sprechen, ist der erste Name, der einfällt, die katholische Kirche. They stand at the gate. They never go in. They never allow us to go in. Aber sie stehen am Tor. Sie lassen andere nicht durch und kommen selber nicht rein. And people see them. They think they have seen Christ. Und Leute sehen diese Menschen und denken, no, sie sind das Vorbild Christ. Von Christus und dass sie diese Leute Christus schon gesehen haben, aber sie haben nichts gesehen. It's like a lady we were preaching to for years. Wie eine Frau, zu der wir jahrelang gepredigt haben. No, she said she cannot believe. Sie hat gesagt, sie kann es nicht glauben und zu Christus kommen. Because of the husband. Wegen ihrem Ehemann. He said her husband played music, all these instruments in churches. Sie sagt, ihr Ehemann ist Musiker in Gemeinden. She said she can see his life, not in his walking. Aber sie sieht sein Leben und and he don't, she don't want to be like that. Funktioniert nichts oder sein Leben, er ist verbittert und voller Zorn ständig und sie hat gesagt, sie will so ein Leben nicht, sie will nicht so sein wie er. 15 years we were preaching to this one. 15 Jahre lang haben wir zu dieser Person gepredigt. Und sie hat gesagt, das Leben von meinem Ehemann ist für mich, das zeigt mir einfach, dass ich nichts mit Jesus zu tun haben möchte. Amen. Und sind jetzt auch schon geschieden. Praise the Lord. Halleluja. I'm not saying that if you have a relationship with the true Christ, that people will not even run. Ich sage nicht, dass wenn du Beziehung mit einem wahrhaftigen Gott hast, dass Leute nicht gehen werden. People can even still speak like that about you. That there's nothing working in your life. Leute werden dann vielleicht dennoch über dich reden und sagen, deinem Leben läuft nichts. Because they can see that you did not pass your exam. Weil sie sehen, du hast deine Prüfung schon wieder verhauen. your everything is always your car is bad, your this is bad, your this is kaputt. Bad. You know what they see? Das Amen. Ist, was sie sehen in deinem Leben. Amen. But if you are there preaching the truth to them, aber wenn du da bist und die Wahrheit zu helping them to know the truth, und ihnen hilfst die Wahrheit zu erkennen, the Holy Spirit will bring them with that truth to Christ. Also wird der Heilige Geist diese Wahrheit zu ihm bringen. He will now help you. He will help you. He will help them not to see. Your car is bad. Er wird dir helfen zu zeigen. You understand me? The Holy Spirit has his job. Der Heilige Geist hat seine Aufgabe, wenn du da bist für die Wahrheit. But if you are there for religious sake, wenn du aus religiösen Gründen da bist, you are there to go to church and make money. Wenn du da bist in der Kirche, um Geld zu verdienen. This man, the husband of this man was always going to church. They invite him and different churches, and they invite him. They pay the money for the whatever is going to play for them. And this woman now said, this man also called himself Christian. Amen. Mm-hmm. And this woman said, he's going to churches every week. But upon all, see his life. Amen. Mm-hmm. Und dieser Mann ist halt immer von, ihn konnte man in verschiedenen Gemeinden engagieren, um den Chor oder die Band zu führen. Und er war dann halt natürlich immer sonntags in verschiedenen Gemeinden, hat das gemacht und hat halt Gott gedient sozusagen. Aber sie hat dennoch in seinem Leben gesehen, dass da trotzdem so viel Bitterkeit und Zorn und Hass und Sinnlosigkeit war. Ich dachte, dieser Mann arbeitet für Gott sozusagen, verbringt seine ganze Zeit für Gott, um Gott einen Dienst zu machen. Und dennoch ist diese Person sowas brauche ich nicht in meinem Leben. Ich will von so einem Gott nichts wissen. Let me leave them because of time. Amen. Amen. Verse 15. 14. He said, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you devour widows' houses, and for a pretense make long prayer. Therefore you shall receive the greater damnation. Verse 15. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you compass sea and land, to make one prophetic. And when he is made, you make him twofold more the child of hell than yourself. It's like Jehovah Witness. Das sind die Zeugen Jehovas. They go everywhere preaching. Sie gehen überall hin und predigen, und aber sie bringen Leute in die Hölle und nicht in den Himmel. They go from house to house. Sie gehen von Haus zu Haus. You know how hard it is to go from house to house. Wisst ihr, wie schwer es ist, von Haus zu Haus zu gehen und zu predigen? In summer, it's okay. Im Sommer ist es in Ordnung. Amen. You know, to knock on somebody's door and just say, open for me, I want to. Do you know how hard it is? You know, they do those job, but he said, you know, to bring people to hell and not to make heaven. Because they are without Christ. Can you see what is so wrong in it? Könnt ihr sehen, was falsch daran ist? And that's why it's not about you going from house to house. Es geht nicht darum, von Haus zu Haus zu gehen, to give them. Sondern dass du ihnen Christus gibst. Amen. Amen. It's what you have to give them. Das, was du hast, das you have Jesus ihnen. Christ. Und du hast Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Woe unto you, verse 16. You blind guys. We say, whosoever shall swear by the temple, it is nothing. But whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor. Praise the Lord. Hallelujah. It's not different from today. It's everywhere today. Yeah. Vers 16, es ist noch überall heute so. You know, I know that, you know, all these presidents, they are not God's children. Ich weiß, dass diese ganzen Präsidenten nicht Kinder Gottes sind. Amen. Amen. But you know how evil is being promoted today. Aber wie das Böse überall gepredigt wird. Evil is being promoted everywhere. Es wird überall gezeigt. In the name of Christianity. Im Namen der Christeneinheit. You know, I heard a lady said, doesn't want abortion. He said, because of abortion, he will vote for the other. I said, which is civil Christ out of the two? Mm-hmm. Vote evil or evil? Ich habe von einem Mann gehört, dass er nicht wählen geht, weil er gegen Abtreibung ist. Aber ob er jetzt wählen geht oder nicht, das ist beides vom Teufel. If even they are not aborting, that does not make them safe. Selbst wenn sie nicht abtreiben, das heißt nicht, dass sie errettet sind. Amen. Amen. You know. Just like Papa said today, he said, you know, people look at people and they play in their intelligence. They, you know, that people are good. They not use that good against them. They use that good against them. Leute nutzen they use that good that you are good to fight you. Leute nutzen das Gute, um dich zu bekämpfen. You know, to trust people today, they will even blame you for trusting them. They say, why did you trust me? So I just tell you everything, you just believe. They call you fool. Leute beschweren sich so bei dir, weil du ihnen die Wahrheit erzählst. Praise the Lord. Amen. You know, the Bible said that things are going to be worse. Getting worse. Die Bibel sagt, and it's really going worse. Die Bibel sagt, die Zeit wird immer schlimmer und schlimmer. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17, you fools. I'm blind. 17. For whether is greater, the gold or the temple, that sanctify the gold? Howsoever shall swear by the altar, it is nothing. But whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. You know, the gift is going to give you something, not the altar. The gift belongs to you. The altar is just for everybody. Is somebody getting it? Somebody is going to collect the gift. Nobody should tamper with the gift. But the altar is for everybody. Amen? Mm-hmm. Whosoever therefore swear, verse 20, by the altar sweareth by it, and by all things thereon. Whosoever swear by the temple sweareth by it, and by him that dwelleth therein. You don't separate them. They are one. Amen. Du trennst sie nicht, sie sind eins. Who fights you, fight Jesus Christ. Amen. Wer dich bekämpft, bekämpft Christus. And that's why, you know, when people are fighting, you are able to love them. And you know, pray for them. Wenn Leute because it's so dangerous for dich them. Bekämpfen, betest du für sie. When people hate you, it's so, you know, they are able to love them. Wenn Leute dich hassen, solltest du sie lieben. Them. Because, you know, when they were killing Stephen, when they, you know, they gathered, they were stoning him to death. Als sie Stephanus steinigen wollten, hat Stephanus sie dennoch geliebt und sie nicht verflucht. Amen. Er hat sogar für sie gebetet. He said, forgive them, Lord, for they know not what they are. Er hat gesagt, vergib ihnen, Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen. Because he believe, he knows that it's not about him. Denn er wusste, es geht nicht um ihn, sondern um den Herrn. For somebody to fight you, to hate you. Dass jemand dich bekämpft so und hat, ist gefährlich. God, children are the most dangerous people on earth. Kinder Gottes sind die gefährlichsten Leute auf Erden. Those that submit to Christ. Die Leute, die sich Christus hingeben. They are so dangerous. Sie sind gefährlich. Those that left all, like Peter. Die alles verlassen haben, so wie Petrus. We left all. Wir haben alles verlassen, hat er gesagt. Praise the Lord. Halleluja. And it is not you alone. It's so dangerous. Und es ist nur noch der Herr allein. Es ist gefährlich, solche Leute zu bekämpfen. Because fighting them is fighting Christ. Denn sie zu bekämpfen, bedeutet Christus zu bekämpfen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Woe unto you, scribe. Verse 22. And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth up thereon. Woe unto you, scribe and Pharisees. Hypocrites, for you pay tithe of men and honest and coming, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, faith. This ought you to have done, and not to leave the other undone. You blind guys, we strain our teeth not and swallow a camel. Woe unto you! You know, Jesus, the Pharisees, they will, no wonder they hate him. Was die Pharisäer gehasst haben? You know, he was just pouring it. Er hat es einfach ausgeschüttet. He did not even make it easy for them. Er hat es nicht einfach für sie gemacht. Because he hates religion. Weil er Religion hasst. Can see how he hates religion. Amen. Because religion will say it's God and not Jesus Christ. Weil Religion wird sagen, es ist Gott und nicht Jesus Christus. Amen. Amen. We say go to God, but not through Christ. Sie sagen, geht zu Gott, aber nicht durch Christus. We have many ways to go to God. Sie haben viele Wege für Gott. But Jesus said, I am the way. Aber Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Verse 25. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you may claim the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. That blind Pharisee cleans first that which is in within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. You know, here in Europe they are like that. Hier in Europa ist man so. Ich habe vor Jahren für jemanden gearbeitet. In unserem Wohnzimmer geht alles so schön. Die Küche ist so schön. Aber wenn du in den Keller gehst, im oberen Bereich ist. Except you are working with them, you don't go there. So, because they cook in the keller, they have kitchen in the keller, I have everything. But if you go there, you can see double life. Deren Haus war so aufgebaut, dass sie ein Gästewohnzimmer hatten und sie hatten eine Gästeküche sozusagen. Diese Küche hat man richtig selten zum Kochen benutzt. Einfach nur zum Reingehen, vielleicht ein bisschen Tee machen. Und das Wohnzimmer, das war auch kein Wohnzimmer, bei dem man wie bei uns hier zusammensetzt und dann Netflix guckt und sich einen schönen Abend macht, sondern sie hatten dafür wiederum ein Fernsehzimmer, wo es dann ein bisschen unordentlicher war, wo es dann Decken gab und Kisten. Aber dieses Wohnzimmer war einfach nur zur Show da, damit man einfach Leute da vielleicht empfängt und dann. Yeah. Until when I got into the kitchen down, I said, my God. You know. Und im Keller hatten sie dann halt ihre richtige Küche. Und als ich dann, und diese richtige Küche sah halt richtig verranzt aus, richtig komisch aus, obwohl oben das richtig luxuriös halt war. Und das fand ich halt so krass, dass man einfach für Showzwecke sozusagen ein Wohnzimmer hat, was man nicht benutzt, oder eine Küche hat, die man gar nicht benutzt. People live that double life. Leute leben, führen so ein Doppelleben. No, they have cup for visitors. Sie haben Becher für Gäste. They have plate for visitors. Sie haben Teller für Gäste. You know, they have spoons for visitors. Sie haben Löffel für Gäste. It's like one man said. The wife was keeping things for visitors. He said, this one. My husband said, we that owns the house, we cannot use it. The people outside, they have the best. We our own, look at our own. We are supposed to have the best. Und der Mann eine Frau, die halt auch darauf geachtet hat, dass es halt Geschirr gibt für Besuch und dass es Teller gibt für Besuch und dass all die Sachen gibt für Besuch und halt anders und der Mann hat gesagt, weshalb kriegen unsere Gäste immer das beste Geschirr und die besten Teller und alles Schöne und wir müssen halt die ganze Zeit mit diesen verranzten Sachen die ganze Zeit leben, damit und weshalb haben wir so dieses Doppelleben, weshalb dürfen die halt so schön das genießen und wir halt nicht, sind die dieses Doppelleben, was Leute führen. it's terrible. Das ist schrecklich. Amen. Ja. It should be one. Es sollte eins sein. Amen. When they see you, let them see everything. Wenn sie dich sehen, sollten sie alles sehen. Let them know that the inside and the outside. Sie sollen wissen, dass das Innere und das Äußere gleich ist. Weil daher kommt dieses Falschsein. Amen. That's where religion have power. Da kommt Religion rein. Inside is Satan. Das Innere ist teuflisch und das Äußere ist Jesus. Amen. Amen. Inside is completely Satan. Von innen ist es komplett der Teufel, aber sie bedenken das, sie färben das ein mit Jesus. Praise the Lord. Verse 27. What unto the scribes and Pharisees, hypocrites? For you are like unto withered sceptre, which indeed appear beautiful outward. It's like grave. Es ist wie ein Grab. Ein Grab. But are within full of dead men's bones and of all uncleanness. Amen. Inside, here in Europe, they love grave. Hier in Europa liebt man Gräber. They don't love very ground. Sie lieben Friedhöfe. In Africa, they don't like very ground. In Afrika sind Friedhöfe nicht einladend und schön. Die sehen nicht aus wie Parks. Aber hier in Europa ist ein Friedhof wie ein Park. Sieht so schön aus. Hey, you will not even be poor again. Blumen über Blumen. Everything they use to decorate. Alles nehmen sie, um diese Gräber zu dekorieren, um schön zu machen. Aber es ist nutzlos. It's at inside. Das Innere. Dead body. Das sind tote. They think they are honoring them. Sie denken, dass sie mit diesen Blumen und Kerzen die Leute ehren. Aber als diese Menschen lebendig waren, also am Leben waren, hast du sie nicht geehrt. Du hast sie gehasst und ignoriert und nicht beachtet. Aber wenn sie tot sind, dann schenkst du ihnen Beachtung mit Blumen und Kerzen. Go to their grave. You will sleep there. So clean. Und ihre Gräber sind so schön und so sauber. You just want to put something there and still sleep. Am liebsten willst du dich sogar schon fast dazulegen. The flower you don't have in your house, they are dead. Die Blumen, die du nicht mal in deinem eigenen Haus hast, die findest du an einem Grab. Amen. They don't give, they don't bless the house of God. Sie segnen nicht das Haus Gottes. Money to buy flowers. Aber sie haben Geld, um diese Gräber zu erhalten. They hate, you know, they are not there for God's children. Sie sind nicht da für Kinder Gottes. But for, you know, praise the Lord. Hallelujah. They are not there for Christ to be promoted. Sie sind nicht da, damit Christus zu promoten. But the gospel of Christ to be preached. Das Evangelium geprägt wird. Amen. But they are there. Sie sind da, um die Toten zu ehren. That is already in hell. Die schon in der Hölle sind. That is crying. Don't be like die me. Schreien und sagen, seid nicht, werdet nicht so wie ich. Geht mir nicht nach. Schreibt mir nicht. That is looking for somebody to send to earth. To send to earth. To come and tell you, listen to Christ. And so that you will not come to me. Amen. Amen. They are honoring them. Die ehren sie. Ihre toten Väter. You know, in Nigeria, you know, some are still doing it. Nigeria machen das ein paar Leute. Früher war es noch stärker, dass man seine Vorväter geehrt hat und angebetet hat. Evil. Und das ist bösartig. In Nigeria, they are getting out of it. In Nigeria kommen sie da langsam raus. But they are still there, but before. Früher war das noch schlimmer. In Benin besonders. It was so heavy that no forefathers diese Urahn-Anbetung. Sie war wirklich stark dort. They kill goat of a chicken, they pour it on their foot, this big foot, this big one. So that you said they said their forefather can eat through there. Sie haben verschiedene Rituale, die sie tun, um die Toten zu ehren oder um die Toten anzubeten oder ihnen Essen zu geben, indem sie irgendwelche Hühner schlachten oder Ziegen schlachten und das Blut von diesen Tieren vergießen für ihre Vorfahren, damit diese Vorfahren zu essen bekommen, dort, wo sie sind, in ihrem Jenseits. They believe they still take the blood. They eat the blood. Then they pour it in the altar. Sie schütten dieses Blut dieser Tiere auf diesen Altar, den sie den Urahn zur Ehre gebaut haben. Und sie schütten dieses Blut auch auf ihre Füße. Wenn wir sowas in unserem Haus haben, wenn ihr sowas in eurem Haus habt, dann müsst ihr das verbannen, verbrennen und das verweigern. Amen. Das ist nicht Christus. Und an so einem Ort kann ich nicht mal leben. Das könnte ich nicht. Even if I go to all these people's stores, you know, all these Asian stores. Besonders bei diesen asiatischen, ob es Imbiss ist oder ob es Nagelstudio ist, die haben immer diese Dinger. Aber was soll man machen? Man braucht eben das neue Modell. They have altars where they worship their Satan. Sie haben diese Altäre, wo sie den Teufel anbeten. Amen. Satan's temple, his temple. Amen. Praise the Lord. Verse 28. He said, even so, you also outwardly appear righteous unto men, but within you are full of hypocrisy and iniquity. Why? It's not based on what you do, it's based on who you are. Es basiert nicht auf das, was if you tut, don't allow bist, Christ to be inside, wenn du nicht zulässt, dass Christus innen drin ist, no matter how good outside, egal wie schön es von außen no aussieht, matter how many children you egal adopt, wie viele Kinder du adoptierst. You might, you know, you might be old, but you adopt all the children, all the African children. Du kannst jemand Weißes sein und ein ganzes Dorf in Afrika theoretisch adoptieren, damit Leute sehen, dass du für Schwarze bist und dass du für die Kultur bist und dass du ein gutherziger Mensch bist. Aber das bringt dir trotzdem nichts. Du gehst mit diesen Kindern raus und lässt dich mit diesen Leuten fotografieren und Leute denken und feiern dich und denken, du bist ein Gutmensch. Aber sie sollten in das Innere gehen und schauen, was du mit diesen Leuten machst, wofür du sie nutzt. Uh-huh. Amen. Mm-hmm. They are so evil. Das ist so bösartig und selbstsüchtig alles. The inward is so evil. Das Innere ist bösartig. But the outward, aber äußerlich sieht es gut aus. Sieht es is there for the black people. Ah, sie ist da für die schwarze Gesellschaft. Without Christ, any good you do is aber ohne evil. Christus alles Gute, was du tust, bösartig. Because it's promoting you on weil es fördert dich, es macht deinen Namen groß. Leute feiern dich, feiern euch, eure Familie, weil ihr das macht, aber nicht Christus. Christ is to be praised. Christus sollte gepriesen werden. John said, I must go down, he must go up. Johannes hat gesagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. I must go down, he ich must muss go abnehmen up. Und er muss zunehmen. He is to be praised. Er muss gepriesen him. Werden, nicht ich. Is somebody getting in? Praise the Lord. Halleluja. That should be what husbands should say. Und das sollten Ehemänner sagen. Christ is to be praised. Christus soll gepriesen werden und nicht ich. Amen. Amen. And breadwinners, you know, don't start seeing yourself as the provider for the family. Seh dich nicht als den Versorger der Familie an. You better stop it. Wir müssen das echt untersagen. If you are seeing yourself as the provider, you are saying Satan is the provider. Wenn du dich als den Versorger siehst, dann sagst du, dass der Teufel der Versorger ist. Let it be Christ. Dass du, dass es Christus ist, dass er der Versorger ist. The breadwinner. Dass er der Brotverdiener der Familie ist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. 29. Woe unto you, Pharisees, scribes and Pharisees, hypocrites. Because you bind the tomb of the prophet and garnish the sceptre of the righteous. Verse 30. I say, if we have been in the days of our father, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Wherefore, you be witness unto yourself that you are children of them which killed the prophets. Fill ye up then the measure of your fathers. Verse 33. 33. You serpents, you generation of vipers. Jesus, oh, have mercy. You know, you serpent, you generation of vipers, how can you escape the damnation of hell? Wherefore, behold, I send unto you prophets and wise men and scribes, and some of them you have killed and crucified, and some of them shall be scourged in your synagogue and persecuted them from city to city. You know the persecution you are receiving from people today. Wisst ihr die Verfolgung, die wir erleiden durch Leute? I don't see things because I'm black when people are doing things to me. Wenn Leute, wenn ich verfolgt werde oder wenn ich wenn mir Schlechtes angetan wird, beziehe ich das nicht auf meine Hautfarbe, weil ich schwarz bin. I don't see that Satan is fighting. Ich sehe nur, dass der Teufel gegen Christus ist. Und so sollten wir es sehen. Amen. Amen. It's not they are fighting me because sie bekämpfen mich, weil ich schwarz bin. Weil sie hassen mich, weil ich schwarz bin. Weil sie behandeln mich so, weil ich schwarz bin. Es geht nicht um die Hautfarbe. Es geht um Christus und den Teufel. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. He said, I send you prophets and wise men and scribes, just as he sent you to your brothers and sisters today. Genauso wie euch zu euren Geschwistern geschickt hat. Er schickt euch zu euren Mitarbeitern. Egal wo du bist, du bist sein Botschafter. And carry, you know, that preaching that is to let them know. To your father, to your mother. To your mother, to your father, to everybody. Zu allen. Should be come to Christ. Es sollte sein, komm zu Christus. Amen. Amen. They are going to regret it. Weil sie werden es bereuen. More than those that noch mehr als Leute, die nicht so eng sind mit Kindern Gottes. Ja. God's children, your brothers and sisters, your mothers are going to regret it more than those that don't have unsere Eltern, unsere Mitarbeiter, Mitkollegen, Freunde, Klassenkameraden, diese Leute werden das noch mehr bereuen, Christus nicht angenommen zu haben, weil sie Christus theoretisch tagtäglich vor der Nase hatten. It's not about how many sin, how many lies did you lie, how many things did you steal. Es geht nicht um die Sünden, die unterschiedlichen Sünden, die Leute gemacht how many times haben, you reject Jesus. Die diesen Schmerzgrad erhöhen werden, sondern es ist dieses Bereuen von Christus nicht annehmen, obwohl man so viele Gelegenheiten hatte, ihn anzunehmen. Opportunity of opportunity. I spare you children here. Besonders bei uns ist das so, sisters, unsere Geschwister. Ich habe Mitleid mit denen. That are, you know, that keep on rejecting weil sie ständig Christus verweigern und dann am Ende in die It's Hölle so gehen, wenn painful. Sie weiter so machen. Das ist schmerzhaft für Because diese Leute. They will even suffer it weil sie werden mehr leiden als andere. Remember when the rich man said to Abraham, send somebody from here. Erinnert euch, als der reiche Mann zu Abraham gesagt hat, kannst nicht jemanden von hier auf die Erde schicken, damit er den Leuten sagt, dass Himmel und Hölle sind echt und dass sie nicht hier hinkommen dürfen, die Hölle. And Abraham said, they have Moses, they Abraham have hat you. Gesagt, sie haben Mose. If sie they haben cannot listen to the gospel of Christ, wenn sie nicht auf das Evangelium hören, are you getting it? It is not send them, no, it is not said, go and tell them not to sin. Not to lie. It's can't tell them to come to Christ because no one can even live without sin. Und I don't know if somebody's getting es geht nicht darum, ihnen zu sagen, dass sie aufhören sollen, Böses zu tun, sondern dass ihnen zu sagen, dass sie zu Christus kommen sollen, weil niemand kann ohne Sünde leben. Jesus is saying here, I send them. Jesus sagt, ich schicke sie. Ich schicke sie los und ihr tötet sie. You know, we are not guilty of sin. But we are guilty of rejecting Christ. Wir sind nicht schuldig, wenn es um Sünde geht, weil jeder in Sünde geboren ist. Amen. Aber wir sind schuldig, wenn wir Jesus verweigern, weil das ist eine Entscheidung. Sin was inherited. It's denn inheritance. Die Sünde ist ein Erbe. Es ist, du musst ein Sünder sein. Das ist normal. But not to accept the payment, aber Jesus zu verweigern, das ist eine Entscheidung, die jeder treffen kann und muss. Is somebody getting it? And that's where it is so hot. It's hammer. Mm. Yes, Papa. Okay. Sometimes it's overwhelming to believe, and it's incomprehensible. You cannot imagine it. How hard-hearted, how stubborn, how obdurate, how, I don't want to use the word foolish, the human being is. There are certain things in the Bible that we read about. Sometimes you say, if I were there, I won't do it. Mm-hmm. If I were there, I would have accepted Christ. Mm-hmm. Mm-hmm. You can see the way people still, when you're talking, telling them about Christ, they're still talking about Muhammad, they're talking about Hare Krishna, they're talking about something else. And some are saying, I don't want to be here, I don't want to be there. Mm. Sometimes you wonder. But because of this COVID-19, it has now dawned on me, really, how stubborn the average human being is. Mm. But if you look at this spiritually, you know that it's not just physical, it's spiritual. Look at COVID-19. Said blinded. Some people who are almost forcing them to wear masks. You don't have Jesus. Some are complaining and saying they won't wear masks. Let me die, I want to die. They're not mad, normal mad. Correct cough, so to speak. So you can see how strong the devil can take human being. Look at America and some other countries. It's unimaginable. We human beings are very, very. You know, God, the Bible said he repented God. Why he even created man at all? He was regretting. Also stubborn als Sturköpfisch, ne, für die Leute. He repented him. He said, why did I even create man? Because so many things that men are doing, he never even imagined it. Aber vieles, was die Menschen tun, das hat, also er ist selber überrascht. He said, you know, it's like Jesus, I was surprised. How did he put it? He said, like the centurion man. So wie der, der römische Hauptmann. Amen. That man's faith. Der Glaube von Jesus Mann, marvel. Jesus war so überrascht. Also marvel on the unbelief of the genau Israel, so the children of Israel. War er auch überrascht über den Unglauben der Israeliten. He marveled on both sides. Auf beides war überraschend für ihn. So also is God today. Genau so ist auch mit Gott heute. He can see it and say, er sieht das und denkt sich, I did not even think of this. Satan himself is surprised. Selbst der Teufel ist verwundert. Das ist eine wunderbare Vorlage. Praise the Lord. Für meine Werke, die ihr mir gibt. I don't need to be dead before they are destroyed. Muss ja noch gar nicht mal da sein, um irgendwie zu zerstören, zu töten. Sie machen das ja schon gut von sich selbst aus. Amen. Amen. Verse 35. Oh, 34 again. Therefore, behold, I send unto you prophets and wise men and scribes, and some of them ye shall kill and crucify, and some of them shall you scourge in your synagogue and persecute them from city to city. It's everywhere today. Verse 35. That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zechariah, son of Barasha, whom you slew between the temple and the altar. Verily I say unto you, all these things shall come upon this generation. O Jerusalem, Jerusalem. Thou that killed the prophets and stoned them which are sent unto thee, how oft will I have gathered your children together, even as a hen gathered his chickens under her wing, and you will not. You know how many times you want to be there for them, they are not. Wisst ihr, wie oft ihr für sie da sein wollt, aber sie verweigern euch? That you are there, it's Christ. It's Christ you are rejecting. Das ist Christus, den sie verweigern. Amen. How many times you So oft hast du Christus zu ihnen gepredigt. That you are with them alone is enough. It's enough evidence against them. Aber dass du bei ihnen bist, das ist schon ein Zeugnis gegen sie. You know this shield we have outside here. Dieses Schild, was wir da draußen haben, ist ein Zeugnis gegen Leute. And that's one of the reasons why we preach. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir predigen. Two reasons want to bring them to Christ. Einmal, damit sie zu Christus kommen. Das andere, damit sie keine Ausrede haben, kein Alibi haben oder sonstiges. Amen. Behold, your house is left unto the desolate, unto you desolate. For I say unto you, you shall not see me henceforth till you shall say, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. What's the time? Okay. Amen. Amen. We really spend time here today. Amen. Mm-hmm. Beware of religion. Nimm dich in Acht vor Religion. Principalities love religion. Gewalten lieben Religion. The preservation is future. Sie predigen, dass die Errettung in der Zukunft liegt. Amen. When I have it, wenn ich es habe, when I get to heaven, I know who I shall meet. You know, when I get to heaven, you don't need to go to die before you meet Jesus. Du musst nicht erst in den physischen Himmel eingehen, bevor du Christus siehst. Jesus said it in John 10. We go there. Jesus hat es in Johannes 10 gesagt. Jesus said, my salvation is now. Meine Errettung ist jetzt. Religion said, is saying that salvation is. Aber Religion sagt, dass die Errettung in der Zukunft liegt. They believe unto you until you get to heaven, you are not saved. Sie glauben erst, wenn du im Himmel bist, bist du errettet. Amen. Until you have it physically, you don't have it. Erst wenn du es physisch hast, hast du es. I don't need to see it before I believe I have it. Aber ich muss es nicht sehen, bevor ich glaube, dass ich es habe. I know I have Jesus. That is how I have schon. It. So habe ich ihn schon. Go to John 10. Let us Johannes 10. Today. Amen. We still have some few minutes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. John 10, please. John 10. Johannes 10. From verse 20. 20. Remember the story of Mary, Martha. Praise the Lord. Erinnert euch an die Geschichte von Maria und Martha. Oh, sorry, John 11. Let me see if I have to even go to this John 10 too. Let me first of all see. Okay, John 11. Let's go straight to John Johannes 11. John 11. Amen. Amen. From verse 20. Johannes 11, verse 20. The matter, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary sat still in the house. Amen. Mm. Their brother Lazarus was dead and he has been buried. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou had been here, my brother had not died. You know, here he's talking about the flesh. Hier ist das Fleisch. Amen. Mm. If you have been here, wärst du hier gewesen, my brother would not have died. Wäre mein Bruder nicht gestorben. 22. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Does he really mean it? Aber meint sie das wirklich? She did not even mean it. Das hat sie nicht gemeint. Later you know that she did not mean it. Weil das wird, später wird man sehen, dass wir sagen Dinge, die wir eigentlich gar nicht so meinen. Amen. Aber die wir nicht wirklich glauben. That we don't even believe. Jesus said unto her, your brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in resurrection at the last day, and not now. He's going to rise later, future. Ja, später wird er auferstehen, aber nicht jetzt, nicht heute, Amen. Nicht hier. But she's the one that just said, if you ask anything of God, he will do it for you. Aber sie hat eben noch gesagt, dass wake my brother up right now. Egal was du erbittest, ich glaube, dass es geschieht. But Jesus said, your brother shall rise again. Aber Jesus sagt, dein Bruder wird aufstehen. Then Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection. Ich bin die Auferstehung. Amen. And the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Amen. Amen. Amen. Howsoever liveth and believe in me shall never die. Believe thou this. Amen. Amen. You know Jesus' words, they are hard saying. Die Worte von Jesus sind harte Worte. They are very hard. Sehr hart. The natural man can never Der natürliche Mensch kann das nicht verstehen. How would they not die? Wie kann man nicht sterben? The people are dying. Leute sterben doch. She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which shall come unto the world. And when she has so said this, let's just stop there a little bit. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Here Jesus is saying, My salvation is right now. Jesus sagt hier, meine Rettung ist jetzt. Lazarus' death is about salvation. Lazarus' Tod zeigt die Errettung an. Jesus is saying, My salvation Jesus sagt, is right now. Meine Errettung ist jetzt. It's not at the end. Nicht am Ende kann man errettet werden, sondern jetzt kann man right errettet werden. Right now you can be saved. Amen. Salvation is now. Verse 39. Look at verse 39. 39. Jesus said, Take. Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he had been dead 4 days. Amen? Amen. You know, here verse 39, Jesus said, It did not matter how long you have been dead. Sagt Jesus, es ist egal, wie lange du tot warst. Du kannst immer noch leben. I don't know if somebody's getting it. Mm-hmm. You know, some people, you know, 80 years, you cannot tell. When you are preaching to them, how am I going to just stop everything I've been believing? Es gibt paar Leute, du prägst zu ihnen und sagen, ja, ich bin jetzt aber schon 80 Jahre lang auf diesem Weg, auf dem ich bin. Wie soll ich jetzt umkehren? Lohnt sich das für mich überhaupt noch? Amen. How am I going for long? I'll be so dead. Ich war lange tot. How can I live again? Wie soll ich denn noch jetzt Jesus noch leben? Jesus said there is no time. Jesus sagt, es gibt keine Zeit. Time doesn't matter. Zeit ist for egal. Days, for years, es for 400 years, it doesn't matter. Vier Tage, vier Jahre Salvation oder 400 Jahre, Errettung ist jetzt. It doesn't matter how long. Es ist egal, wie lange. You have been dead. Du tot warst. Amen. Mm-hmm. 40 years. 40 Jahre. 50 years. I preached to a lady who said, all that I believe, so I have to erase it. I said, you don't erase it, you come with them. Und sie hat gesagt, alles, was ich jetzt seit 40 Jahren schon glaube, ich muss das alles wegradieren. Ich habe gesagt, du musst es nicht wegradieren, du musst es einfach nur komm damit zu Jesus. Wenn das Licht kommt, ist die Dunkelheit weg. Du musst es nicht rausfegen. Du sollst hart glauben und nicht hart arbeiten. Halleluja. Du sollst nicht hart arbeiten, sondern hart glauben. Amen. Don't say you are not the one taking them out of you. Du bist nicht derjenige, der diese Sachen aus dir rausfegt. Es ist Jesus Christus, der das alles rausspült. You come with everything. Du kommst mit allem. With everything, with your smoking, with your fornication. Mit deinem Rauchen, mit deiner Unzucht, mit deinen Lügen, mit allem. Komm einfach, komm so wie du bist. You don't need to erase them, so clean them ausradieren. Don't think of how you are going to get rid of them. Denk schon mal nach, wie du davon wegkommst, denn das ist nicht deine Aufgabe, das ist nicht deine Amen. Deine Sache, das zu wissen. Amen. Like the thief on that right hand. Amen. You don't come to him just the way you are. Once light is on, the dark, you know, darkness take off. Amen. Wenn das Licht an ist, ist die Dunkelheit weg. Genauso, darkness cannot stand up. Genauso wie der Dieb, der auch gekreuzigt wurde und errettet wurde in der letzten Sekunde. Jesus said, what matter is verse 40. Er sagt, das, was zählt, ist Vers 40. Jesus said unto her, Said I not unto you, that if you shall believe, thou shouldest see the glory of God? That's what matter. Das zählt. Not the age. Nicht das Alter. Not the how long you have nicht been wie lange du schon tot bist. What matter is believe. Das zählt ist, dass du glaubst. So believe him. Ihm zu glauben. It's not believing him that he's going to do it. Nicht glauben, dass er es tun wird, sondern glauben, dass er es schon getan hat. Amen. Amen. Amen. Because five senses will tell you weil die fünf Sinne werden dir sagen, er hat es noch nicht getan, es gibt immer noch Schmerzen. Are you getting it? He will tell you it's not up, you know, there's no money. Das ist kein Geld. Er hat es noch nicht getan. You are still living from hand to mouth. Du lebst immer noch von Gehalt zu Gehalt. Er hat es noch nicht getan. Er hat es noch nicht manifestiert. His word is believing. Aber sein Wort wird es wir daran glauben, dass er es schon getan hat. Wir leben nicht durch den Glauben, sondern per Christus. Praise the Lord. Halleluja. Number two, religion praise you are going to heaven. Wir leben nicht per Sicht, sondern durch Christus. Number two, religion praise you are going to heaven. Religion prägt, dass du in den Himmel gehst. Jesus said you are already in heaven. Jesus sagt, du bist schon im Himmel. Praise the Lord. Halleluja. They praise you are going to heaven. Du gehst in den Himmel. Amen. Jesus said you are going to heaven. He said I am the resurrection. Ich bin right die Auferstehung jetzt. And now it's not I'm going to be the resurrection. Und ich werde die Auferstehung you sein. Are already in heaven du bist right schon now. Im Himmel jetzt. Is somebody getting it? If you believe you are already glaubt, in heaven. Seid ihr schon im Himmel. Amen. Amen. Heaven to be in heaven start from here. Im Himmel zu sein fängt it's hier an after you die. Und nicht nach dem Tod erst. If you walk by sight, you never wenn believe wir per you are Sicht in laufen, werden wir niemals glauben können, dass walk wir im Himmel sind. In you. Aber wandle in durch Christus, der remember in dir ist. The Christ in erinnere you. Dich an Christus, der in dir ist. Amen. Remember the Christ in erinnere you. Dich an Christus, der in dir ist. Du bist zum Himmel. Amen. Then you are untouchable. Du bist unantastbar. Amen. What fight there cannot fight das, was Liebe kämpft, kann because nicht sin cannot go to heaven. Weil die Sachen können nicht then in den Himmel kommen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Religious, number three, religious say pray to go to heaven. Religion sagt, bete dafür, dass du in den Himmel kommst. Jesus said, pray that heaven come here. Jesus hat gesagt, bete dafür, dass der Himmel sich hier auf Erden manifestiert. Amen. Amen. Pray that heaven bete come dafür, dass that Himmel will kommt, be done on earth dass dein Wille in wie im Himmel so auf Erden geschieht. Amen. Amen. Religion preach that you are going to be judged by sin. Religion prägt, dass du durch deine an deinen Werken gerichtet wirst, an deiner Sünde gerichtet wirst. And your punishment is going to be based on deiner your good Bestrafung doing. You're doing wird what might cause sin. Abhängig sein how von deiner did you Sünde, did wie you oft lie? Du gelogen hast, gestohlen hast, Unzug getrieben hast, aber es ist religiös. Jesus is saying you are Jesus going sagt, to be judged by me. Man wird gerichtet nach Christus. Amen. Amen. How much did you reject me? Wie sehr hast du mich how verweigert? How many you know, do you believe me? Glaubst du an mich? Do you reject me? Hast du mich verweigert? Do you forsake me? Hast du mich is somebody getting it? Verlassen? How much you reject my gospel? Wie sehr du mein Evangelium verweigert Christ hast, gospel. Das Evangelium von Christus. Praise the Lord. We already know the story of Abraham to that rich man that died. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. We don't preach sin, we preach Christ. Wir predigen nicht Sünde, sondern wir predigen Christus. He said they have you. Remember, Abraham said to that man, Abraham the rich man. Hat zu dem reichen Mann gesagt. He said, they have you. Sie haben euch. They have Moses. They have sie you. Mose. Amen. They have God children sie haben here. Gottes hier. What auf do Erden. You preach? You don't was preach sin. Ihr predigt nicht Sünde, Christ. Sondern ihr predigt Christus. And they are going to be judged by Christ. Und sie werden nach Christus I don't know if somebody's getting gerichtet werden. Praise the Lord. Halleluja. You preach to them, come to Christ. You are not preaching Christus. To them, live fornication. Don't lie. Don't sin. That's not the message. Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You have something. Okay, Shah. Sorry, Mami. I wanted to add something. In Johannes 3, Vers 18 steht ja auch, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Mm. Praise the Lord. That is the judgment. That is the judgment. I don't know that, but you are the one saying it now. But he gave it to me, all these things that I'm preaching. Amen. Amen. So many times I don't even know where they are in the Bible. But he revealed them to me. I've learned to believe it. Ich habe gelernt, ihm zu glauben. Amen. Sometimes when I will quote the Bible, it's not there. Mm-hmm. But he revealed it to me. But later I will not find it where it is. Später finde ich das dann in der Bibel, die Stelle, did somebody get die er mir erklärt hat. Praise the Lord. Hallelujah. Our sins have been paid for. Alle Sünden wurden bezahlt. I mean, what religion are men call sin. Das, was Religionen Menschen Sünden nennen, das wurde bezahlt. Amen. Amen. Amen. Another one. Religion preach tell God or beg God to do something. Religion prägt, dass wir Gott anbetteln sollen, Dinge zu tun in unserem Leben. But Jesus is saying God is not your problem. Aber Jesus sagt, Gott ist nicht dein Problem. Are you getting it? Christ is saying God is not your problem. I'm not your problem. Ich bin nicht dein Problem. Stop begging me. Hör auf, mich anzubetteln. You know they are begging God. Sie betteln Gott an, tu es. When will God do it? Wann wird es Gott tun? I see if he is their problem. Du hast, er das Problem ist. Er ist nicht dein Problem. He said the war is over. Er hat gesagt, dass der Krieg vorbei ist zwischen dir und mir. He made peace with his own blood. Er hat Frieden mit seinem eigenen Blut geschaffen. Don't have any problem with Wir haben kein Problem mit ihm. And he said to you, do something. Er sagt zu dir, tu etwas. You believe me only. Glaube an mich allein. Believe me. Glaube an mich. Trust me. Vertraue mir. Never give up on me. Gib mich nicht Don't auf. Stop trusting me. Hör nicht auf, mir zu vertrauen. And everything will be telling you no, no, no. The more the son know, the more you are to believe that the time of giving birth is at hand. Alles wird Nein sagen. Man wird dir ständig Nein sagen, aber dennoch sollst du weiterhin glauben. If it is not getting worse, it's not getting better. Wenn es schlimmer wird, wird es zeigt es auch nicht, dass das Ende naht. Wenn eine Frau in den Wehen liegt, umso stärker die Wehen werden, umso eher ist das Kind da. If you are trusting Christ, wenn wir dem Herrn vertrauen, the more problem comes, umso mehr Probleme kommen, the more you know that umso mehr the day is break. Umso mehr the day is going to break. You can see outside get darker. Dass die Stunde geschlagen ist. Somebody getting it. Und genauso ist auch, wenn es wieder Tag wird, wird es erstmal richtig tief dunkel und dann wird es auf einmal Tag. Amen. That is darker. That's not me. So weil es dunkler geworden ist, heißt nicht, dass es nicht no Tag one can hold it. Werden wird. Wieder. Praise the Lord. Ja. If you believe Christ, you will know what to do. Wenn wir an Christus glauben, werden wir wissen, was wir zu tun haben. He said, "Speak to the problem." Er hat gesagt, sprich zu dem Problem. And not tell God about the problem. Und ich erzähle Gott von dem Problem. God not already know the Gott problem. Kennt Don't das Problem. Need to reveal it to him. Das musst du ihm nicht offenbaren. Don't need your revelation. Er braucht deine Offenbarung nicht. You are the one that needs his revelation. Du brauchst Stop telling him your problem. Hör auf, ihm von deinem Problem Amen. Zu erzählen. He already know. Er before, weiß he said, before you pray, bevor he already du betest, know. Kennt er das Anliegen schon. You know, some of us how we pray. Einige von uns, wie wir beten. You know, some are praying for their husband. If you listen, you will just laugh. Wenn du Leute für einen Ehemann beten, dann lachst du dich kaputt, manchmal, wenn du es hörst. They spend 15 minutes to say what all the bad things their husband 15 Minuten lang reden sie erstmal über das Schlimme, was ihr Ehemann they tut. They say 1 minute or 2 minutes to Und say Father Minute, save them, Jesus. Vater, rette Which sie of the two going to work? Was davon wird funktionieren? He beat me, beat the dog, er beat everybody. Er schlägt alle. He's just there for er ist aggressiv, nothing. He just er macht das, er macht smart. Nichts. Er ist arbeitslos. After saying all this, save him in Jesus' name. Rette ihn bitte, Jesus. Praise the Lord. Amen. Amen. You know to believe. People don't know how difficult it is. Leute wissen nicht, wie schwierig es ist zu glauben. It's so difficult to believe. Es ist schwierig zu glauben. Christ to believe. Deswegen braucht es Christus, um zu glauben. Without Christ, we can never Ohne Christus kannst du nicht glauben. Because the God you are even talking about, you have not seen him. Weil ein Gott, von dem du sprichst, hast du schon mal physisch gesehen. Hast du Gott schon mal physisch gesehen? Amen. You have never seen him. Was sind physisch so now the man is not created, you know. After the fall, we Nach are no Sündenfall. Longer of to believe what we have not seen is almost is impossible. Es ist fast unmöglich, das zu glauben, was wir noch nicht gesehen haben. Amen. Mm. Because your five senses now dictate everything for you. Diktieren alles. Until you see it, you don't Erst believe wir sehen, it. Glauben wir es. But Christ is the one you are not Christus seen, but derjenige, you den wir noch nicht gesehen haben, wir God is the one you are not Gott seen, ist derjenige, but den wir noch nicht gesehen haben, aber wir And you are trusting on the unknown. Wir vertrauen auf das Ungewisse, what one cannot was der Mensch see. Nicht sehen kann. Is somebody getting it? Und er versteht it tells him to believe es braucht ihn, um ihn zu, an ihn zu glauben. I'm not just saying it. Praise the Lord. Halleluja. That is coming from your heart. Das ist vom Herzen kommt dieser Glaube. You know, believe, people don't see it as anything. Leute sehen den Glauben nicht als etwas Krasses, als etwas Großes an. Aber es ist etwas Großes. Amen. Und es ist schwierig. In Mark 4. In Markus 4. Praise the Lord. Halleluja. Was ist das? Mark 4. Let's look Markus 4. Amen. Mark 4. Praise the Lord. Halleluja. Vers 30. Markus 4, Vers 30. You know, to believe Christ is so small. An Christus zu glauben, ist so, als ob es nichts ist. Es ist so klein. And you know, the Bible call it a mustard seed. Wie wir jetzt ein Senfkorn. Believing him is so small. An ihn zu glauben ist so klein. And sometimes you even underrate it. Manchmal unterschätzt du es. Are you getting something here? Mm. You know, that is why to pray the prayer of salvation is so easy that people don't even believe it. Deswegen das Gebet der Errettung ist so klein und Leute glauben es nicht, nehmen es deswegen nicht ernst. You know, until they fast and fast, but they never believe it. Erst wenn sie fasten und fasten, glauben sie, dass etwas passiert ist, etwas Übernatürliches passiert because ist. Man is used to hard work. Der Mensch ist an harte Arbeit gewöhnt, dass man sich Dinge erarbeiten muss. Aber er hat uns eigentlich erschafft nicht dafür, dass wir nicht uns Dinge erarbeiten müssen, sondern dass er für uns arbeitet. Er hat uns erschafft, damit wir Dinge genießen und nicht leiden müssen. Aber der Mensch mag es zu leiden. Er liebt es, mit seinem Schweiß zu zahlen. Und sind stolz darauf, ihre harte Arbeit. They are proud of it. We are proud of Jesus Christ. Wir sollten stolz auf Christus sein und nicht auf unsere harte Arbeit. Somebody get in it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. So you help us to read verse 30 to 32. 30 bis 32. Und er sprach, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, dass, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. And he said, whereunto shall we liken the kingdom of God? It's talking about us today. Es geht um uns heute. Our believing him. Ihm glauben. Our trusting him. Ihm vertrauen. It can be so easy. Es kann so einfach sein. And that is like nothing anymore. Es ist so wie nichts. If somebody is telling you believe Christ. Wenn jemand sagt, glaub an Christus, vertrau ihm. You just look at it. Sagst du, ja, mach ich doch. Yeah, it's almost it's like it means nothing to me. Das bedeutet heute nichts mehr. But you call it a mustard seed. Aber er nennt es ein Senfkorn. Amen. Amen. Believe it. Glaub an ihn. And he said, whereunto shall we liken the kingdom of God? Or with what comparison shall we compare it? It is like a grain of mustard seed, which when it is sown in the earth, is less than all the seed that is in the earth. But when it is sown, it groweth up and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches, so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. Your believing Christ is not for you alone. That's what is also saying. An Christus zu glauben ist nicht nur für dich alleine. For birds to also live. Sondern auch für die Vögel, damit sie ihrem Leben kommen. For your loved ones, for your people around you. Für die Mitmenschen, damit sie. Your believing helps them also. Dein Glaube hilft ihnen auch zu leben. Is somebody getting it? Yeah. Praise the Lord. Halleluja. To believe he finished all. Zu glauben, dass er alles vollbracht hat. People see is so small. Leute sehen, dass das so klein ist. And you even underrate it. Und du unterschätzt es selbst sogar. And see, you know, you have to see it as a grain of mustard seed. Aber du solltest das als ein Senfkorn sehen. But that does not mean to do the job. Aber es heißt nicht, dass es nicht das Werk verrichten wird. Yeah, now that's why when you pray it's dangerous. Und wenn wir beten, ist es gefährlich. When God's children pray, wenn Kinder Gottes beten. I've experienced it a lot. Once I pray, it's dangerous. Und ich habe das schon oft miterlebt, dass wenn ich bete, ist es gefährlich. Everything is shaking. It changes things. Es verändert Dinge. Amen. Once I pray, you know, sometimes the prayer might is not even long, just little, just maybe very little. Vielleicht ist es auch klein. Just like that, I can see everything, the change. Aber ich sehe die Veränderung, wie sich Dinge verändern. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Look at verse 31 of Mark 4. He said it is like a grain of mustard seed. Can somebody help us to read it? Amina, can you help us to read it? Verse 31. Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. He said, it is like a grain of mustard seed, which when it is sown, you are going to sow it, you sow your belief. Du siehst deinen Glauben. To believe, you know, you don't just believe, you don't believe, it's not believing nothing. Du glaubst einfach an nichts. Praise the Lord. Hallelujah. Let me quickly say it. The soil or the ground is your heart. Der Boden ist dein Herz. You get it. The soil. Dieser Boden. Or the ground. It's like the garden. You have to go there and plant. Wie der Garten. Du gehst rein. It's your heart. Das ist dein Herz. It's talking about sowing here. Es geht zum Sehen. Du siehst es. Amen. The seed is not the word. Der Samen ist nicht das Wort, sondern die Wahrheit. Allah saw the word, but they never saw the truth. Das Wort, aber sehen nicht die Wahrheit. Allah saw the word, but they never saw the truth. Aber sehen nicht die Wahrheit. Sowing the word is sowing religion. Sehen, das Wort sehen ist Religion sehen. It is sowing the truth that is the victory. Also die Wahrheit sehen, that's das is going to grow. Was wachsen wird. Sowing the word can never grow anything. Das Wort zu wachsen wird nicht wachsen. Grow, it grow. You know what grows when you do not plant seed? Ihr wisst, was wächst, wenn man keine Samen einpflanzt? Grass. Unkraut. Amen. Weed. Weed. Amen. You sow the truth. Du siehst die and Wahrheit. And not sow the word. Und nicht das Wort. Amen. Religious people sow the word. Religiöse Leute sehen das Wort. They don't know the truth. That's why die Wahrheit nicht. But for you are to sow the truth. Aber du sollst die Wahrheit sehen. The truth should be our seed. Die Wahrheit sollte unser Same sein. Amen. Amen. Jesus said, "The word that I speak unto you, they are spirit and life." Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. The truth is spirit and life. Die Wahrheit ist Geist und Leben. The word is not spirit and life. Aber das Wort ist nicht Geist und Leben. The commandment, you know Moses' word, you know this Wort von Mose. They are not spirit and life. Das ist nicht Geist und Leben. Amen. Amen. My word, Jesus said, "My word, the word that mein I Wort, speak." Was ich spreche. I. Was ich spreche. Praise the Lord. Halleluja. I hope by this time you know the difference between the word and this and the truth. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was der Unterschied zwischen Wahrheit und Wort ist. Again, the seed is not the word. Der Samen ist nicht das Wort, but the truth. Sondern die Wahrheit. How you sow it is how much you believe. Wie wir sehen, so also, das zeigt auch unseren Glauben. Are you getting it? How you saw it is wie how sehen, much you believe. Zeigt auch, wie sehr wir glauben. How much you keep on believing. Wie wir weiterhin glauben. Is somebody getting it? Mm-hmm. Second Peter talk about it. Zweiter Petrus spricht darüber. Second Peter 1:1. Zweiter Petrus 1:1. We have the same measure. Maybe we are too close. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. We start from here on Wednesday. On Wednesday. Yes. Amen. Amen. We start from here.